Sabu, Mal Sabu, West Sabu, East Sabu, North Sabu, Mal Sabu, Mal Sabu, West Sabu, West Sabu, East Sabu, East Sabu, North Sabu, North Sabu, Mal Sabu, Mal Sabu, West Sabu, East Sabu, Sabu, North Sabu, auf dem Mainmarktgelände in Mannheim. Wir haben auch einige Künstler heute Abend hier, die live performen. Und ja, ich habe die nächsten beiden hier mal sitzen. Who are you guys? We're Silk and Soul. Yeah, I'm so, Liam, that's Craig. Is it the first time you're in Germany? We've been here before actually on a sort of small tour, but this is the first time we've played in a really good party, man, and it's really nice. We played before at Monza in Frankfurt, yeah, which was very, very nice, but this is the, you know, we start to the tour first here party, properly. You know, the first proper party, and I've had a great time, man. It's been really good, you know. Also, die beiden sind also nicht das erste Mal hier in Deutschland. Sie haben schon eine Promotour hinter sich. Sie waren schon in Frankfurt im Stammheim und so weiter. Ja, und aber das ist schon ihr erster richtig großer Gig hier in Deutschland. Und sie sind auch noch gar nicht so lange am Start. Sie produzieren momentan gerade ein Album, aber läuft alles gerade erst so richtig an. Die Jungs sind wie gesagt hier gerade auch auf Promotour und haben richtig die Crowd gerockt auf gut Deutsch. What type of music are you performing? It's mostly sort of deep house, but it's got a sort of tribal edge and quite a sort of dark percussive edge to it as well, man, you know, so The music follows kind of like the house template, but it ties in all the other music we love, like dub and disco, but it's all within a sort of very druggy, very clubby 4/4 kind of format, but it's all these things, you know. Also, die Musik orientiert sich sehr hausmäßig, aber sie erweitern das Ganze recht progressiv auch weiter. Ziemlich clubby, haben sie gerade gesagt. Und ja, sie haben so ihren eigenen Stil, auch ziemlich viel Dub-Music ist mit dabei. Und sie machen ihren eigenen Stil daraus. Sie kommen auch beide aus Schottland. You guys are from Scotland, right? Yeah, we're from Glasgow, Scotland, actually. Yeah, a very nice place to live, man. You know, it's very nice. Are you guys enjoying yourself here? Yeah, I'm having a great time at the party, actually. It's really nice. I mean, the time warp event is I like it. It's well organised. There's a lot of nice people, you know, like organising it, and you know, big rooms. I've seen a lot of DJs we like, you know, and it's been a great night, man. We've enjoyed it, man. Very, very enjoyable. There are many friends of ours here tonight performing, and it's been nice. With you know, we've met lots of our friends and hung out and had a drink, and you know, it's been great, man. Also, sie haben schon ziemlich viel Spaß hier dabei, weil die Leute feiern richtig gut mit. Außerdem ist es ja wirklich auch so, man trifft hier auch Backstage einige Leute aus der Szene, DJs, Produzenten und so weiter. Also für die Jungs ist es auch sozusagen etwas, wo sie selber ein bisschen Kontakte machen können. Aber sie haben schon kräftig Spaß. Okay, if the people want to find out about you guys, where can they look at the internet? You can check out the Soma Records website. www.somarecords.com. Also auf einfach auf www.sumorecords.com gehen und dann könnt ihr alles über die Jungs nachlesen. I wish you very much luck for the future. Oh, thanks a lot, man. And I hope you enjoyed your stay here in Germany. Oh yeah, hopefully you're back here soon, man. It's been a great time, man. It's a great party, man. It's been really nice. And I hope to see you guys next year again, right? Wicked, man. Cheers, man. Thanks a lot.

live von der Time Bomb 2002 in Mannheim. Ich habe den nächsten Top-Act neben mir stehen. Hi, Mr. DJ Rush, how you doing? I'm klar, I'm doing good, man. Are you enjoying your stay in Germany so far? Do I enjoy my stay in Germany? I'm living in Germany, I love it. I didn't know that. You live in Germany? Of course I live in Germany. Which city? The best place in the world, Berlin. All right. So where are you performing next time? Where can the people see you live? That's a good question. You need to talk to my manager about that. But no, the next time I'm performing is in Spain. But the next time in Germany is in 2 weeks at M1 in Stuttgart. Also in 2 Wochen könnt ihr ihn auch live in Stuttgart im M1 erleben. Which releases you have right now? I know you're not only DJ Rush, you're Russian Roulette. Which releases you have? At the moment, just remixes. One I done for Chris Leaven, and a remix I done for Speedy J, which will come out in 2 months' time. But at the moment, I'm in the studio working on something new. All right. Is it going to be the style you've been playing tonight too, or is it something new? I can't. The way I play, I'm not able to produce like that. I don't know why, but I can't produce really, really hard stuff. You know, my production is more groovy or more offbeat, crazy, stuff like that, but it's never really the stuff I play. Also er produziert eigentlich was ganz anderes wie das, was er auflegt. Er probiert einfach viel aus, um die Leute richtig gut drauf zu bekommen. Okay, do you have a website where the people can read about you? www.djrush.net. It's just that easy. Alles klar, ihr habt verstanden. Okay, wish you a good season this year and hope to see you pretty soon. I'll see you on my show somewhere this summer. I forgot which day it was. I appreciate it. Danke schön. Alles klar. Also, ihr habt es mitbekommen. DJ Rush wird dann demnächst auch mal bei Sunshine Live live sein. Dazu werdet ihr natürlich einiges erfahren und direkt auf der Sunshine Live Page unter www.sunshine-live.de. Da erfahrt ihr es dann ganz direkt, wann er live bei uns sein wird. Wir übertragen noch bis 8 Uhr live vom Floor 1. Für euch am Start Sven Feeth. Vorhin live Green Velvet. Live-Performance auch ziemlich geil gewesen. Und jetzt bis zum bitteren Ende. Denn die Übertragung endet ja zwar um 8 Uhr, aber hier geht es natürlich noch weiter. Wirklich bis zum bitteren Ende. Ich habe vorhin kurz mit Sven Feeth gesprochen. Er hat gesagt, also letztes Jahr hat er ja bis spät in den Nachmittag gemacht. Und dieses Jahr ist sein Ziel bis Mitternacht. Aber ich glaube, da machen die Veranstalter nicht mit. Also es wird auf jeden Fall hier noch ziemlich lang werden und ich glaube, ich habe so schnell nicht Feierabend. Euch noch viel Spaß für alle, die jetzt erst zugeschaltet haben. Ich bin Falk, begleite euch auf der Time Warp 2002 in Mannheim auf dem Maimarkt-Gelände. Und wenn ihr jetzt wirklich erst zugeschaltet habt oder nicht da wart, habt ihr so Leute verpasst wie Chris Liebing. Ihr habt verpasst zum Beispiel Carl Cox, Beat Henze, Mark Bean, Valentino, Umek habt ihr verpasst, DJ Irk und weiter und so fort. Also ich kann es gar nicht also aufzählen. DJ Duck, Kai Tress, Itala 2XLC, das Ganze auf 5 Floors. Einfach mal auf unserer Webpage die nächsten Tage reinsehen, tappen sozusagen. Da findet ihr dann auch einige Pictures, denn wir haben natürlich unsere Fotocrew mit dabei gehabt und dann seht ihr die Stars mal so richtig persönlich, was hier Backstage so abging. Das Ganze dann unter www.sunshine-live.de. Sunshine Live on Tour. Powered by Seitenbacher, dem Müslimacher. In Nürnberg im Twilight ist Spätschicht angesagt. An den Plattentellern stehen unter anderem die DJs Mambo, Micha und Jean und legen Techno und Trance auf. Ab 17 Uhr steht das Twilight in Nürnberg unter Soundbeschuss. Flirten ist in Frankfurt an der Oder im B5 erlaubt, denn auf dem Plan steht die SMS-Single-Party. Wem die Worte fehlen, kann also per Handy auf Tuchfühlung gehen. Von 21 bis 22 Uhr ist der Eintritt ins B5 in Frankfurt an der Oder frei. Danach kostet es 3 Euro. Der T-Dance steigt in Düsseldorf im La Rocca. Nachmittagsklatsch macht mit Techno und Progressive einfach am meisten Spaß. Mark Vision hat an den Decks die Macht und sorgt für einen astreinen Sound. Ab 15 Uhr könnt ihr das La Rocca in Düsseldorf stürmen. In Bremen auf der Bürgerweide geht es rund. Über 50.000 Quadratmeter, 186 Stände und noch viel mehr verbreiten Frühlingsstimmung. Ob Spukschloss, Zuckerwatte oder Wasserrutschen, jede Jahrmarktnase kommt ab 14 Uhr in Bremen auf der Bürgerweide auf ihre Kosten. On Tour. Supported von den leckeren Seitenbacher Früchteriegeln. In 7 leckeren Sorten. Für jeden Tag einen. Thank you. Live, live von der Time Warp 2002 in Mannheim. Auf dem Floor 1. Für euch am Start. Wir übertragen das Ganze ja. Sven fehlt und die Halle bebt. Die Fetischisten sind für euch alle am Start. Auf dem Floor 2 Chris Liebing und da geht's auch richtig zur Sache. Also dieses Jahr kristallisiert sich das Ganze jetzt so heraus, dass wirklich auf beiden Floors bis zum bitteren Ende wahrscheinlich die ganze Party hier noch steigen wird. Es sieht auch gar nicht danach aus, dass die Leute gehen wollen. Also ich denke mal, es wird wirklich noch ziemlich lang heute werden. Ich melde mich gleich nochmal. Euch jetzt noch viel Spaß mit Sven Feeth. Now. Live. Live von der Time Warp 2002 auf dem Eimarktgelände in Mannheim. Wir übertragen ja noch bis 8 Uhr. Sprich, wir sind in den letzten Atemzügen. Das heißt aber nicht, dass die Party in den letzten Atemzügen ist. Jetzt geht's, es scheint so wirklich gerade erst richtig los. Also habe ich das Gefühl, die beiden geben sich hier gerade so richtig ein Battle. Sven Feht auf Floor 1 und Chris Lebing auf Floor 2. Geht richtig hammerhart ab die Sache. Also ich habe die beiden Jungs jetzt nicht nochmal ins Mikro ziehen können, denn sie sind wirklich gerade schwer beschäftigt mit Auflegen. Aber ihr wisst ja Bescheid, mittwochs und donnerstags ab 22 Uhr bekommt ihr diese Musik natürlich auch auf Sunshine Live zu hören. Mittwochs in den Sunshine Live Global Tracks von 22 bis 24 Uhr und donnerstags von 22 bis 2 Uhr bei den Sunshine Live Crash Factory. Und ich habe einen besonderen Schmankerl für euch, denn am kommenden Mittwoch in den Global Tracks, da könnt ihr abstauben, 5 Autogrammkarten von Chris Liebing und 5 Autogrammkarten von Mr. Sven Feht persönlich. Geht einfach mal auf die Homepage von Sunshine Live, www.sunshine-live.de, dort auf den Button Musik klicken und dann findet ihr den Link zu den Global Tracks. Dort könnt ihr mir eine E-Mail schicken bis dahin. Vergesst nicht, eure Adresse mit drauf zu schreiben, denn unter allen eingegangenen E-Mails, Faxen und Briefen verlosen wir die Autogrammkarten. Schreibt mir einen guten Grund drauf, warum ausgerechnet ihr die Autogrammkarten wollt. Und am Mittwochabend losen wir dann aus, wer die Autogrammkarten bekommt. Das Ganze unter www.sunshine-live.de. Auf die Rubrik Musik klicken und dann direkt auf den Button der Global Tracks. Und dann könnt ihr auch live übrigens chatten. Das Ganze rund um die Uhr. Aber dort auf die E-Mail gehen und dann schickt ihr mir eine E-Mail und sagt mir, warum ausgerechnet ihr eine Autogrammkarte von Sven Feht oder Chris Liebing haben wollt. 5 Stück von beiden habe ich am Start. Natürlich könnt ihr auch faxen rund um die Uhr an die 01805-665534. Müsst aber draufschreiben Global Tracks, damit das Ganze ins richtige Fach reinkommt. 01805-665534 fürs Fax. Außerdem könnt ihr uns schreiben, wenn ihr sagt, ich habe keinen Computer oder kein Faxgerät. Solltet ihr euch aber sputen, denn am Mittwochabend wird ausgelost. Und zwar das ganze Global Tracks in 68721 Sunshine Live. Global Tracks 68721 Sunshine Live. Ich bin Falk, habe euch die ganze Nacht durch hier mit begleitet. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und ihr könnt ja mal ein paar E-Mails schicken, ein bisschen Feedback von euch zu bekommen. Viel Spaß jetzt noch, die letzten paar Minuten mit Sven Feht. Ich bin draußen. Adios. We'll be right back. Sunshine Live. Wir sind unterwegs.